Kapitel 02. Aus Ägypten befreit. Die Bibel sagt uns in Römer 5, dass von Adam bis Mose der Tod sogar im Leben derjenigen Menschen herrschte, die nicht gestündigt hatten. Wir betrachten dabei einen Zeitraum von ungefähr 2500 Jahren seit der Sünde Adams. Zur Zeit Moses kommt ein wichtiger Teil von Gottes Plan ins Spiel. Er wollte mit Hilfe von Mose die Israeliten aus Ägypten herausführen und das Gesetz einführen, aber zuerst musste es eine Nacht der Wunder geben. Wenn du dich jemals mit den Wundern in der Bibel befasst hast, gibt es eines, über das vermutlich am wenigsten gesprochen wird, das aber wahrscheinlich das bedeutendste im Bereich der Heilung ist: die Wundernacht des Passafests. In 2. Mose 12 lesen wir, dass sich in der Nacht des Passamals ein Wunder ereignete. Es war wahrscheinlich die größte Massenheilung, die es in der Geschichte der Erde je gegeben hat, mindestens Hunderttausende, vielleicht sogar über 1 Million hebräische Sklaven wurden auf der Stelle von Krankheiten geheilt, alte Körper wurden auf wundersame Weise gestärkt, bettlägerige Menschen standen auf, Blinde und Taube wurden geheilt und Gelähmte begannen sich zu bewegen, als Gottes heilende Kraft über das Land Gasgan fegte. Gott bereitete die Israeliten, die schätzungsweise 1 bis 2 Millionen Menschen zählten, auf ihre Befreiung aus 430 Jahren Sklaverei vor, VGL 2 Mose 12, 40. Die Israeliten aber führte er aus dem Land, beladen mit Silber und Gold, und dennoch strauchelte keiner aus ihren Stämmen. Ganz Ägypten war froh über ihren Auszug, denn Grauen vor den Israeliten hatte sie befallen. Gott breitete über sein Volk eine Wolke als schützende Decke aus und einen Feuerschein, der ihnen in der Nacht Licht geben sollte. Als sie etwas zu essen verlangten, ließ er Wachteln kommen, und mit Brot vom Himmel machte er sie satt. Er spaltete einen Felsen, und es quoll Wasser hervor, wie ein Strom ergoss es sich in die dürre Steppe. Denn in Treue dachte er an sein heiliges Wort und an Abraham, seinen Diener. Er führte sein Volk hinaus in die Freiheit, sie waren voller Freude, jubeln zogen die von ihm Erwählten aus, PS 105, 37 bis 4. Als Adam sündigte und aus dem Garten vertrieben wurde, trat der Plan zur Rettung der Menschheit in Kraft. Gott hatte Abraham erweckt und einen Bund mit ihm geschlossen, um ihn zum Vater der Israeliten zu machen, aber es sollte noch 430 Jahre dauern, bis sie eine Nation und ein freies Volk werden würden. Die Israeliten waren im Begriff, eine kurze Reise in die Wüste und dann in das gelobte Land Kanaan anzutreten, doch der Beginn dieser Reise sollte sie aus Ägypten her aus und durch das Rote Meer hindurch führen. Kannst du dir vorstellen, wie schwierig es gewesen wäre, Menschen, die krank, lahm und unbeweglich waren, auf Lastkarren zu laden und durch die Wüste zu ziehen? Viele dieser Menschen waren schwach und krank. Stell dir vor, welche Folgen die Sklaverei für ihren Körper gehabt haben musste. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang verrichteten sie harte, anstrengende körperliche Arbeit. Sie hätten altersbedingte Probleme, arbeitsbedingte Probleme, überlastete Rücken und Muskeln, Gelenkprobleme und sogar dauerhafte Verletzungen durch ihre Arbeit gehabt und dabei sind die üblichen Krankheiten, die in Ägypten weit verbreitet waren, noch gar nicht berücksichtigt. Die Nacht, in der die Israeliten das Passamal zu sich nahmen, war für sie eine Wundernacht. Stell dir vor, dass möglicherweise über 1 Million Menschen sofort geheilt und stark gemacht wurden. Nicht ein einziger Israelit verließ Ägypten geschwächt oder krank, und selbst die alten Märchen wurden wieder jung. Das Passamal war eine Vorschattung von Jesus als dem kostbaren Opferlamm, das kommen sollte, derjenige, der sich um das Sündenproblem kümmern und damit alle Krankheiten beseitigen würde. Hast du schon einmal darüber nachgedacht? Die Israeliten aßen von einem makellosen Lamm, das Jesus verkörperte, und das Ergebnis war, dass sie sofort geheilt und stark wurden. Vor dem Auszug aus Ägypten sagte der Herr zu Mose und Aaron: Dieser Monat soll für euch ab jetzt den Jahresbeginn markieren und als erster Monat des Jahres gezählt werden. Richtet der ganzen Gemeinschaft der Israeliten aus: Am 10. Tag dieses Monats soll jeder Familienvater ein Lamm für seine Familie aussuchen. Ist eine Familie zu klein, um ein ganzes Lamm zu verzehren, dann soll sie sich mit ihren Nachbarn zusammentun. Berücksichtigt dabei, wie viel jeder Einzelne essen kann, damit nichts übrig bleibt. Sucht euch ein einjähriges, männliches Lamm ohne Fehler aus. Es kann entweder ein Schaf oder ein Ziegenböckchen sein. haltet es bis zum 14. Tag des Monats gesondert von der übrigen Herde. An diesem Tag soll es in der Abenddämmerung geschlachtet werden. Diese Anordnung gilt für alle, die zur Gemeinschaft der Israeliten gehören. Nehmt etwas vom Blut des geschlachteten Lämms und streicht es an die Pfosten und die oberen Türbalken der Häuser, in denen das Lamm gegessen wird. Bratet das Fleisch über dem Feuer und esst es noch in derselben Nacht mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern. Verzehrt das Fleisch nicht roh oder gekocht. Das Tier muss als Ganzes über dem Feuer gebraten werden, einschließlich Kopf, Beinen und Innereien. Lasst nichts übrig bis zum nächsten Morgen, sondern verbrennt die Reste vor Tagesanbruch. Wenn ihr das Lamm esst, sollt ihr euer Gewand mit dem Gürtel hochraffen, die Schuhe anziehen und den Wanderstock bereitlegen, um reisefertig zu sein. Ihr müsst euch beim Essen beeilen. So sollt ihr das Passafest für mich, den Herrn, feiern. In dieser Nacht werde ich durch das Land Ägypten gehen und die männlichen Erstgeborenen aller Menschen und Tiere töten. Ich werde über alle Götter Ägyptens Gericht halten, denn ich bin der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr euch aufhaltet, wird ein Zeichen zu eurem Schutz sein, wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen, und so wird euch das tödliche Unheil nicht treffen, mit dem ich Ägypten strafe. 2 Mose 12, Januar 2013. In dieser Nacht geschahen durch die Teilnahme am Passamal, das ein Symbol für Jesus war, viele Wunder. Das Essen des Lämms brachte ihnen sofortige Heilung und Gesundheit, und das Blut über ihren Türen hielt den Todesengel fern. Die Israeliten hatten einen Auftrag zu erfüllen, und Gott brauchte sie gesund und wohlhabend. Und nicht nur das, Gott wollte ihnen ein besseres Leben zeigen, ein zufriedenes Leben, in dem Gott ihr versagen war. Und er sprach, wenn du willig auf die Stimme des Herrn, des Gottes, hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und all seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. 2 Mose 15, 26. In 2. Mose 15 haben die Israeliten gerade das Rote Meer durchquert und die Vernichtung der Armee des Pharaos verfolgt. Gott hatte die Israeliten auf wundersame Weise aus der Hand des Pharaos und aus über 400 Jahren Sklaverei befreit. Die Befreiung der Israeliten aus Ägypten und die Durchquerung des Roten Meeres werden in der Bibel als Vorschattung der Errettung betrachtet, ganz einfach, eine Vorschattung ist eine prophetische Vorhersage zukünftiger Ereignisse im Plan Gottes. In diesem Fall zeigt Gott uns ein Beispiel dafür, wie die Erlösung in Christus in etwa aussehen würde. Gott befreit die Israeliten aus der Sklaverei, besiegt ihren ehemaligen Herrscher und offenbart dann eine wunderbare Eigenschaft ihrer Beziehung: Gott wird ihr Heiler bzw. Arzt sein. Das Wort heilt ist das hebräische Wort Rapha, das wörtlich Heiler, Arzt der Menschen bedeutet. Im Grunde genommen sagte Gott zu ihnen: Ich möchte euch wissen lassen, dass ich von nun an euer Arzt sein und euch gesund halten werde. Denk mal darüber nach, sobald Gott Sigaret Thel hatte, offenbarte er ihnen, dass er ihr Heiler ist. Gott hätte den Israeliten alle möglichen wunderbaren Dinge über sich selbst offenbaren können, aber er entschied sich dafür, ihnen zu zeigen, dass sie sich für ihre Heilung künftig nicht mehr auf jemand anderen verlassen mussten, außer auf ihn. Das hört sich bereits toll an, aber wenn wir 2. Mose 15, 26 in seinem ganzen Kontext lesen, entdecken wir, dass dieser Bund, den Gott mit den Israeliten schloss, noch besser ist, als wir dachten. Mose ließ die Israeliten vom Schilfmeer aufbrechen, und sie zogen weiter in die Wüste Schur. 3 Tage lang wanderten sie durch die Wüste, ohne Wasser zu finden. Danach kamen sie zur Oase Mara, aber dort war das Wasser so bitter, dass sie es nicht trinken konnten. Deshalb hatte man dem Ort auch den Namen Mara, Bitterkeit, gegeben. Das Volk machte Mose Vorwürfe und beklagte sich: Was sollen wir denn nun trinken? Da schrie Mose zum Herrn um Hilfe, und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Als Mose es ins Wasser warf, wurde das Wasser genießbar. Dort in Mara gab der Herr dem Volk Ordnungen und Rechtsbestimmungen und stellte damit ihre Bereitschaft, ihm zu gehorchen, auf die Probe. Er sagte ihnen: Achtet genau auf das, was ich, der Herr, euer Gott, euch sage, und tut, was mir gefällt. Beachtet meine Gebote und haltet euch an meine Ordnungen. Dann werde ich euch keine der Krankheiten aufbürden, mit denen ich die Ägypter geplagt habe. Denn ich bin der Herr, euer Arzt, 2 Mose 15, 22-26. Den meisten Menschen entgeht das Erstaunliche, das Gott hier tat, als er sich als ihr Heiler offenbarte. Nachdem die Israeliten das Rote Meer durchquert hatten und in die Wüste zogen, standen sie sofort vor einem Dilemma. Nach 3 Tagen in der Wüste hatten sie kein Wasser mehr, dann erreichten sie das Wasser von Mara, stellten aber fest, dass es nicht trinkbar war. Was tut Gott dann? Er heilt das Wasser. Fällt dir was auf? Gott hat nicht einfach nur den Körper geheilt, auch nicht nur das Problem, sondern er heilte die Ursache des Problems und sagte dann, ich bin euer Arzt. Das musst du verstehen. Gott versprach nicht, ihren Körper zu heilen, sondern er versprach, dass sie nicht krank werden würden, solange sie nicht sündigten. Gottes Version von Jahwe Rapha heilte sie nicht von der Krankheit, sondern von der Ursache der Krankheit. Jahwe Rapha wird oft als Krankenversicherungsprogramm gelehrt, wenn du krank wirst, wird Gott dich heilen, aber das ist nicht das, was Gott offenbart hat. Es war kein Krankenversicherungsprogramm, sondern ein Programm zur Vorbeugung von Krankheiten. Eine Krankenversicherung schützt dich nicht davor, krank zu werden, sie ist dafür da, wenn du tatsächlich krank wirst. Aber Gott sagte ihnen, dass sie nicht krank werden würden, solange sie nicht sündigten. Falls sie nicht sündigten, konnte Gott eingreifen und verhindern, dass Krankheit in ihr Leben eindrang. Vergiss nicht, dass die Israeliten nichts über Gott wussten, außer dass er sie durch Zeichen und Wunder in Ägypten und dann durch die Teilung des Schilfmeers befreit hatte. Über 400 Jahre lang hatten sie in einem heidnischen Land gelebt, in dem es alle Arten von Hexerei, Zauberei und Magie gab. Alles, was die Israeliten kannten, war die Lebensweise der Ägypter und die Abhängigkeit von deren weltlichen Systemen, um zu überleben und zu leben auch im Bereich der Gesundheitsversorgung. Nachdem Gott die Israeliten auf wundersame Weise vor ihrem Feind gerettet und sie mit all dem Reichtum aus Ägypten herausgeführt hatte, sprach er das andere große Bedürfnis im Leben an, Gesundheit. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, was die beiden wichtigsten Bedürfnisse im Leben sind? Die beiden Grundbedürfnisse im Leben sind Gesundheit und Wohlstand. Wenn diese beiden Bereiche deines Lebens keine Rolle spielen, gibt es nicht viel, was dich davon abhalten kann, deine Träume und Ziele zu erreichen. Gott kümmerte sich sofort um das Problem des Wohlstands und dann um das Problem der Gesundheit. Gott zeigte den Israeliten, dass sie für ihre Gesundheitsversorgung nicht mehr auf das System der Welt oder der Regierung angewiesen waren. Gott zeigte ihnen, dass in dem Bund, den er mit ihnen geschlossen hatte, Krankheit und Gebrechen nicht mehr vorkommen würden, solange sie das taten, was sie tun sollten. Wenn wir im Buch 2. Mose weiter über die Gnade Gottes lesen, die er den Israeliten zuteil werden ließ, stellen wir in 2. Mose 23 fest, dass Gottes Heilung sich als noch weitreichender erweist, als wir dachten. Ich verspreche euch, ich sende einen Engel vor euch her. Er wird Guch auf eurem Weg beschützen und euch in das Land bringen, das ich für euch bestimmt habe. Begegnet ihm mit Achtung und Ho. Auf ihn. Widersetzt euch ihm nicht gleich, er würde euch eure Auflehnung nicht vergeben. Denn in ihm bin ich selbst gegenwärtig, wenn ihr bereitwillig auf ihn hört und alles tut, was ich euch sage, dann mache ich eure Feinde zu meinen Feinden und lege mich mil allen an, die sich mit euch anlegen. Mein Engel wird vor euch hergehen und euch in das Gebiet der Amoriter, Hethiter, Perisiter, Kanaaniter, Hiviter und Jebister bringen. Alle diese Völker werde ich beseitigen. Werft euch vor ihren Göttern nicht nieder und dient ihnen nicht. Übernehmt die Bräuche dieser Völker nicht, sondern reißt ihre Götzenbilder nieder und zertrümmert ihre Steinmale. Dient ausschließlich mir, dem Herrn, eurem Gott. Dann werde ich eure Nahrung und euer Wasser segnen und alle Krankheiten von euch fernhalten. In eurem Land wird keine Frau eine Fehlgeburt erleiden oder unfruchtbar sein. Ich werde euch ein langes und erfülltes Leben schenken, 2 Mose 23, 20-26. Erkennst du, wie erstaunlich das ist? Sieh dir das Versprechen Gottes für ihre Gesundheit an. Solange sie Gott dienen und seine Gebote befolgen, verspricht Gott ihnen Folgendes. Erster, ich werde dein Essen segnen. Zweiter, ich werde die Krankheit aus eurer Mitte wegnehmen. Dritter, niemand wird eine Fehlgeburt haben. Vierter, keiner wird unfruchtbar sein. Fünfter, ihr werdet ein langes und erfülltes Leben haben. Wir erinnern uns, die Israeliten waren Sünder, aber sie hatten einen Bund mit Gott. Sie waren weder gerettet noch gerecht noch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie hatten keine Bibel und sie gingen nicht in den Gottesdienst. Sie waren seit Hunderten von Jahren Sklaven und lebten einen heidnischen Lebensstil. Ihr Leben vor Gott war geprägt von Krankheit, Armut, Fehlgeburten, körperlichen Problemen, der Unfähigkeit, Kinder zu zeugen und jung zu sterben, ähnlich wie heute in unserer Welt. Wenn es um gesundheitliche Probleme ging, hatten sie keinen Gott, den sie um Hilfe bitten konnten, ihre Hilfe kam von ägyptischer Medizin und Magie. Aber jetzt wurden die Israeliten in eine neue Lebensweise in ihrem neuen Leben mit Gott eingeführt. Gott hat ihnen nicht nur versprochen, ihr Heiler zu sein, indem er Krankheit von ihrem Leben fernhielt, sondern er hat mit dieser Zusage noch einen draufgesetzt: Ich werde die Krankheit aus eurer Mitte wegnehmen. Gott sagt ihnen, die Krankheit wird euch nicht nur nicht berühren können, ich werde dafür sorgen, dass sie nicht einmal in eure Nähe kommt. Gott verspricht den Israeliten buchstäblich, dass sie, solange sie ihm dienen, nie wieder krank werden, nie wieder eine Fehlgeburt haben, so viele Kinder bekommen können, wie sie wollen, und nie wieder jung sterben werden. Siehst du, wie erstaunlich dieses Versprechen ist. Und das war Teil des alten Bundes. Stell dir vor, du erfährst, dass du nie wieder krank werden musst, solange du Gott dienst. Stell dir vor, du bist schwanger und weißt, dass das Baby im Mutterleib völlig gesund und unversehrt zur Welt kommen wird, solange du Gott dienst. Stell dir vor, dir wird gesagt, dass es nicht möglich ist, unfruchtbar zu sein. Stell dir vor, dir wird gesagt, dass du, solange du Gott dienst, nie wieder Angst haben musst, jung zu sterben. Denke an die Ängste, mit denen die Menschen heute in Bezug auf ihre Gesundheit leben. Jetzt stell dir vor, dass diese Ängste sofort verschwinden, weil du weißt, dass sie für den Rest deines Lebens keine Rolle mehr spielen werden. Wie genial wäre das? Gott zeigte ihnen, was ihnen unter einem Bund mit ihm zur Verfügung stehen würde: die Medizin, Zauberei und die Ärzte der Ägypter waren das einzige Wissen, das sie hatten, um von Krankheiten geheilt zu werden, aber Gott zeigte ihnen etwas Besseres. Mit seinem Bund würde durch ihren Gehorsam der Fluss des Todes vorübergehend gestoppt werden, und als Folge davon würden sie unantastbar für Krankheiten oder andere Gesundheitsprobleme sein und nie mehr jung sterben.